Marians Lippen bebten, und sie wiederholte das Wort Egoismus in einem Ton, der besagte: Hältst du ihn wirklich für egoistisch? Sein gesamtes Verhalten, antwortete Eleanor, von Anfang bis Ende der Geschichte basiert auf Egoismus. Was ihn zuerst mit deinen Gefühlen spielen ließ, war Egoismus, der ihn später, als er dich liebte, dazu veranlasste, sein Liebesgeständnis zu verschieben und der ihn schließlich dazu bewegte, Barton zu verlassen. Sein eigenes Vergnügen oder seine eigene Behaglichkeit waren in jedem Augenblick seine oberste Richtschnur. Das stimmt. Mein Glück lag ihm nie am Herzen. Jetzt, fuhr Eleanor fort, bedauert er, was er getan hat. Aber warum bedauert er es? Weil er merkt, es hat sich für ihn nicht ausgezahlt. Er ist nicht glücklich dabei geworden. Finanziell ist er nicht mehr in Verlegenheit, darin besteht das Übel nicht. Er findet nur, dass er eine Frau geheiratet hat, die weniger liebenswert ist als du. Aber folgt daraus denn, dass er glücklich geworden wäre, wenn er dich geheiratet hätte? Es wären andere Probleme aufgetaucht. Er hätte unter dem Geldmangel gelitten, der jetzt, wo er davon befreit ist, nicht zählt. Er hätte zwar eine Frau gehabt, über deren Launen zu klagen er keinen Grund gehabt hätte, aber er wäre immer mittellos, immer arm gewesen und hätte vermutlich bald angefangen, den zahllosen Annehmlichkeiten eines schuldenfreien Besitzes und eines guten Einkommens weit größere Bedeutung zuzumessen als den Launen einer Ehefrau. »Ich zweifle nicht daran«, sagte Marian, »und ich bereue nichts, nichts als meine eigene Leichtgläubigkeit.« »Sag lieber die Unklugheit deiner Mutter, mein Kind«, sagte Mrs. Dashwood. »Sie ist verantwortlich.« Marian ließ sie nicht weitersprechen, und Eleanor, die zufrieden war, dass beide sich ihre eigenen Fehler eingestanden, wollte unbedingt einen Rückblick auf die Vergangenheit vermeiden, der die seelische Ausgeglichenheit ihrer Schwester beeinträchtigen konnte. Um auf das erste Thema zurückzukommen, fuhr sie deshalb unmittelbar fort: Eine Folgerung kann man, glaube ich, ohne weiteres aus der ganzen Geschichte ziehen. Dass alle Schwierigkeiten Willoughbys sich aus seinem ersten Verstoß gegen die Moral ergeben haben, aus seinem Verhalten gegen Eliza Williams. Dieses Vergehen ist der Ursprung aller dann folgenden geringeren und seiner ganzen gegenwärtigen Unzufriedenheit. Marian stimmte dieser Bemerkung von ganzem Herzen zu, und ihre Mutter wurde dadurch zu einer Aufzählung von Oberst Brentons Kränkungen und Verdiensten veranlasst, wie nur Freundschaft und Berechnung sie gemeinsam eingeben konnten. Ihre Tochter sah allerdings nicht aus, als ob sie viel davon hörte. Wie erwartet beobachtete Eleanor an den folgenden 2 oder 3 Tagen, dass Marian nicht wie bisher an Kräften zunahm, aber solange sie an ihrem Entschluss festhielt und einen heiteren und entspannten Eindruck zu machen versuchte, konnte sich ihre Schwester auf den heilenden Einfluss der Zeit bei ihrer Gesundung verlassen. Margaret kehrte zurück, und die Familie war wieder vereinigt, wieder friedlich in ihrem Cottage zusammen, und wenn sie auch ihren üblichen Beschäftigungen nicht mit ganz so viel Eifer nachgingen wie bei ihrer Ankunft in Barton, so machten sie doch Pläne, in Zukunft eifriger bei der Sache zu sein. Eleanor wartete ungeduldig auf Nachrichten von Edward. Sie hatte seit ihrer Abreise von London nichts von ihm gehört, nichts Neues über seine Pläne und auch nichts Gewisses über seinen gegenwärtigen Aufenthalt. Infolge von Marians Krankheit hatte sie einige Briefe mit ihrem Bruder gewechselt, und in Johns erstem hatte folgender Satz gestanden: »Wir wissen nichts von unserem unglückseligen Edward und können über ein so unstatthaftes Thema auch keine Erkundigungen anstellen, vermuten aber, dass er noch in Oxford ist.« Und das war alles, was sie aus dem Briefwechsel über Edward erfuhr, denn in den folgenden Briefen wurde sein Name nicht einmal erwähnt. Sie blieb allerdings über seine Absichten nicht lange im Dunkeln. Ihr Diener war eines Vormittags in Geschäften nach Exeter geschickt worden, und als er beim Servieren am Tisch die Fragen seiner Herrin über seinen Auftrag zufriedenstellend beantwortet hatte, gab er freiwillig folgende Information: »Ich nehme an, Sie wissen, Ma'am, Mr. Ferris hat geheiratet.« Marian fuhr erschrocken auf, starrte Eleanor an, sah sie blass werden und fiel in einem hysterischen Anfall in ihren Stuhl zurück. Mrs. Dashwood, die sich ihr, als sie die Frage des Dieners beantwortete, unwillkürlich auch zugewandt hatte, erkannte an Elinors Gesicht mit Schrecken, wie sehr sie in Wirklichkeit unter der Nachricht litt, und wusste einen Augenblick später in ihrer gleichzeitigen Bestürzung über Marians Zustand nicht, welchem ihrer Kinder sie sich zuerst widmen sollte. Der Diener, der nur sah, dass es Marian nicht gut ging, hatte Geistesgegenwart genug, eins der Hausmädchen zu rufen, das sie mit Mrs. Dashwoods Hilfe ins Nebenzimmer führte. Inzwischen hatte Marian sich wieder einigermaßen erholt, und ihre Mutter überließ es Margaret und dem Mädchen, sich um sie zu kümmern, und kehrte zu Elinor zurück, die, obwohl noch immer ziemlich verstört, ihre Fassung und ihre Stimme so weit wiedergewonnen hatte, dass sie gerade Thomas fragen wollte, woher er die Nachricht habe. Mrs. Dashwood nahm diese Mühe sofort selber auf sich, und Elinor kam in den Genuss der Auskunft, ohne die Anstrengung selbst zu fragen. »Woher wissen Sie, dass Mr. Ferris geheiratet hat, Thomas?« »Ich habe Mr. Ferris heute Vormittag in Exeter selber gesehen, Ma'am, und seine Frau auch, die Miss Steele von früher. Sie hielten in ne Kutsche vorm Gasthof New London, wie ich dahin mit ner Nachricht von Sally vom Herrenhaus an ihren Bruder kam, der ist Botenjunge. Ich guck zufällig hoch, wie ich an die Kutsche vorbeikomm, und da seh ich gleich, das ist die junge Miss Steele. Also nehme ich meinen Hut ab. Und da erkennt sie mich und ruft mich und fragt nach ihnen, Ma'am, und nach die jungen Damen, besonders Miss Marian. Und da sagt sie, ich soll ihre Empfehlungen ausrichten und Mr. Ferrers seine auch, ihre besten Empfehlungen und ergebensten Diener. Und es tut ihnen leid, sagt sie, dass sie keine Zeit haben, vorbeizukommen, denn sie wollen eine Weile da unten bleiben. Aber trotzdem, wenn sie wiederkommen, sagt sie, kommen sie bestimmt vorbei und besuchen sie. »Aber hat sie Ihnen gesagt, dass sie verheiratet ist, Thomas?« »Ja, Ma'am. Sie lächelt und sagt, wie sie ihren Namen geändert hat, seit sie in unsere Gegend ist. Sie war immer so eine nette junge Dame, gerade heraus und sehr anständig. Da habe ich mir erlaubt, ihr alles Gute zu wünschen.« »War Mr. Ferris auch in der Kutsche?« »Ja, Ma'am. Ich konnte gerade sehen, wie er sich zurücklehnt, aber er sah gar nicht hoch. Er war nie einer der redseligsten.« Elinor begriff sehr gut, warum er sich so zurückgehalten hatte, und Mrs. Dashwood hatte offenbar dieselbe Erklärung gefunden. »War sonst niemand in der Kutsche?« »Nee, Ma'am, nur die beiden.« »Wissen Sie, woher sie kamen?« »Sie kamen direkt aus London, wie Miss Lucy, wie Mrs. Ferris sagte.« »Und sie fahren weiter nach Westen?« »Ja, Ma'am, aber sie bleiben nicht lange. Sie kommen bald wieder, und dann würden sie bestimmt vorbeikommen und sie besuchen.« Mrs. Dashwood warf ihrer Tochter nun einen Blick zu, aber Elinor rechnete keineswegs mit den beiden. Die Nachricht klang ganz nach Lucy, und sie war so gut wie sicher, dass Edward nicht in ihre Nähe kommen würde. Sie bemerkte mit leiser Stimme zu ihrer Mutter, dass sie wahrscheinlich auf dem Weg zu Mr. Pratt in der Nähe von Plymouth seien. Thomas war anscheinend mit seinem Bericht zu Ende. Elinor sah aus, als hätte sie gern noch mehr gehört. »Haben Sie sie abfahren sehen, bevor Sie weggegangen sind?« »Nein, Ma'am. Die Pferde kamen gerade raus, aber ich konnte nicht mehr bleiben. Ich hatte Angst, ich würde zu spät kommen.« »Ging es Mrs. Ferris gut?« »Ja, Ma'am. Sie sagt, es geht ihr gut. Und ich fand sie immer eine sehr hübsche junge Dame, und sie machte einen ganz zufriedenen Eindruck.« Mrs. Dashwood fielen keine weiteren Fragen ein, und Thomas und das Essgeschirr, beide nun gleichermaßen überflüssig, wurden bald hinausgeschickt. Marian hatte schon Bescheid sagen lassen, dass sie nichts mehr essen wolle. Mrs. Dashwood und Elinor war der Appetit auch vergangen, und Margaret konnte sich glücklich schätzen, dass sie bei dem vielen Ärger, den ihre beiden Schwestern in letzter Zeit durchgemacht hatten, und bei den vielen Anlässen, die sie hatten, keinen Appetit zu haben, bisher nie gezwungen gewesen war, hungrig vom Tisch aufzustehen. Als das Dessert und der Wein serviert waren und Mrs. Dashwood und Elinor allein zurückblieben, saßen sie lange in ähnliche Gedanken versunken und schweigend da. Mrs. Dashwood fürchtete, etwas zu dem Thema zu sagen und wagte nicht, ihr Trost zuzusprechen. Sie merkte nun, dass es ein Fehler gewesen war, sich nur auf Elinors eigene Darstellung ihrer Erlebnisse zu verlassen, und schloss zu Recht, dass damals alles absichtlich heruntergespielt worden war, um mir selbst noch größeren Kummer zu ersparen, da sie um Marians Willen schon so gelitten hatte. Sie merkte, dass sie durch die rücksichtsvolle, wohlüberlegte Aufmerksamkeit ihrer Tochter dazu verleitet worden war, die Beziehung, die sie früher so gut verstanden hatte, für weniger ernst zu halten, als sie bisher angenommen hatte oder als sich jetzt herausstellte. Sie fürchtete, dass sie in dieser Überzeugung ungerecht, unaufmerksam, ja fast herzlos zu Elinor gewesen war, dass Marians Kummer, weil er für sie sichtbarer, eindringlicher gewesen war, ihre mütterliche Zärtlichkeit zu sehr beansprucht und sie dazu verführt hatte, zu vergessen, dass sie in Elinor eine Tochter hatte, die beinahe ebenso sehr litt, jedenfalls mit weniger Aufwand und größerer Tapferkeit. Elinor begriff nun den Unterschied zwischen der Erwartung eines unangenehmen Ereignisses, wie sehr man sich auch darauf eingestellt hat, und dem Eintreten selbst. Sie begriff, dass sie, solange Edward unverheiratet war, unbewusst immer die Hoffnung gehegt hatte, dass irgendetwas seine Heirat mit Lucy verhindern würde, dass ein Entschluss seinerseits, die Vermittlung von Freunden oder eine bessere Heiratschance für die Dame sich ergeben würden, um dem Glück aller zu dienen. Aber nun war er verheiratet, und sie machte sich Vorwürfe, sich insgeheim Illusionen hingegeben zu haben, die die Nachricht so viel schmerzlicher machten. Dass er so bald geheiratet haben sollte, bevor er, wie sie glaubte, seine Ordination haben und daher im Besitz der Pfarrstelle sein konnte, überraschte sie zu Anfang ein wenig. Aber sie sah bald ein, wie wahrscheinlich es war, dass Lucy in ihrer umsichtigen Selbstsucht und ihrer Eile, sich seiner zu versichern, alles, nur nicht das Risiko der Verzögerung eingegangen war. Sie hatten geheiratet, hatten in London geheiratet und waren nun auf dem Weg nach Süden zu ihrem Onkel. Was hatte Edward wohl empfunden, als er nur 4 Meilen von Barton entfernt war, als er den Diener ihrer Mutter erblickte, als er Lucys Nachricht mit anhörte? Sie würden bald, so nahm sie an, in Delaford wohnen. In Delaford, dem Ort, auf den alles wie auf geheime Verabredung ihr Interesse lenkte, den sie so gerne kennengelernt hätte und doch zu meiden wünschte. Sie sah sie augenblicklich in ihrem Pfarrhaus, sah Lucy als geschäftige, erfinderische Hausfrau, die den Wunsch nach elegantem Auftreten mit der äußersten Anspruchslosigkeit zu vereinigen wusste und sich geschämt hätte, wenn man ihren Sparmaßnahmen irgendwie auf die Schliche gekommen wäre, die bei allem immer nur ihr eigenes Interesse verfolgte und um die Gunst von Oberst Brandon, von Mrs. Jennings, von all ihren reichen Freunden buhlte. Elinor wusste nicht recht, als was sie Edward sah oder sehen wollte. Glücklich oder unglücklich, nichts gefiel ihr. Sie wandte sich von jedem Bild ab, das sie in Gedanken entwarf. Elinor rechnete damit, dass irgendeiner ihrer Bekannten in London schreiben würde, um ihnen das Ereignis mitzuteilen und ihnen Einzelheiten zu berichten, aber Tag für Tag verging, ohne dass ein Brief, eine Nachricht eintraf. Obwohl sie nicht wusste, ob jemand Bestimmtes die Schuld hatte, machte sie alle abwesenden Freunde verantwortlich. Sie waren alle gedankenlos oder gleichgültig. »Wann schreibst du an Oberst Brandon, Mutter?« war eine Frage, die der Ungeduld entsprang, überhaupt etwas zu unternehmen. »Ich habe ihm letzte Woche geschrieben, mein Kind, und ich erwarte eigentlich, ihn zu sehen, statt von ihm zu hören. Ich habe ihn dringend eingeladen, zu uns zu kommen, und wäre gar nicht überrascht, wenn er heute oder morgen oder jede Minute zur Tür hereinkäme.« Das war immerhin etwas, etwas, worauf man sich freuen konnte. Oberst Brandon musste doch irgendetwas wissen. Kaum hatte sie das bei sich beschlossen, als die Gestalt eines Reiters ihre Aufmerksamkeit zum Fenster lenkte. Er hielt am Tor. Es war ein Herr. Es war tatsächlich Oberst Brandon. Nun würde sie mehr erfahren, und sie zitterte vor Aufregung. Aber es war nicht Oberst Brandon. Weder der Erscheinung noch der Größe nach. Wäre es möglich, dann hätte sie ihn für Edward gehalten. Sie sah genauer hin. Er war abgestiegen. Ein Irrtum war ausgeschlossen. Es war Edward. Sie ging vom Fenster weg und setzte sich. »Er kommt extra von Mr. Pratt, um uns zu besuchen. Ich werde ganz ruhig sein. Ich werde mich beherrschen.« Einen Augenblick später wurde ihr klar, dass auch die anderen den Irrtum bemerkt hatten. Sie sah, wie ihre Mutter und Marion die Farbe wechselten, sah, wie sie ihr einen Blick zuwarfen und sich ein paar Sätze zuflüsterten. Sie hätte alles darum gegeben, sprechen zu können, um ihnen begreiflich zu machen, dass sie hoffte, sie würden ihn nicht kühl oder herablassend behandeln. Aber es hatte ihr die Sprache verschlagen, und sie musste es ihrem Taktgefühl überlassen. Nicht ein Wort wurde gesprochen. Sie warteten schweigend auf das Erscheinen ihres Besuchers. Man hörte seine Fußtritte auf dem Kiesweg, einen Augenblick später war er im Flur, und im nächsten stand er vor ihnen. Das Gesicht, das er beim Betreten des Zimmers machte, war nicht gerade glücklich, nicht einmal in Elinors Augen. Er war blass vor Erregung und sah aus, als ob er nicht mit einem freundlichen Empfang rechnete und sich auch bewusst war, ihn nicht zu verdienen. Mrs. Dashwood aber sah ihn in der Gewissheit, damit den Wünschen der Tochter zu entsprechen, von der sie sich in ihrem Herzen ganz und gar leiten lassen wollte, mit einem Blick voll gezwungenem Wohlwollen an, reichte ihm die Hand und beglückwünschte ihn. Er wurde rot und stammelte eine unverständliche Antwort. Elinors Lippen hatten sich zugleich mit denen ihrer Mutter bewegt, und als die Begrüßung vorüber war, wünschte sie, dass auch sie ihm die Hand gegeben hätte. Aber da war es zu spät, und mit einem Ausdruck, der Entgegenkommen zeigen sollte, setzte sie sich wieder und sprach vom Wetter. Marion war so weit wie möglich außer Sichtweite gerückt, um ihre Bestürzung zu verbergen, und Margaret, die einiges, aber nicht alles von der Sache verstand, hielt es für angebracht, sich würdig zu benehmen, nahm deshalb möglichst weit von ihm entfernt Platz und bewahrte striktes Schweigen. Als Elinor aufgehört hatte, sich über die Trockenheit der Jahreszeit zu freuen, trat eine außerordentlich peinliche Pause ein. Sie wurde von Mrs. Dashwood beendet, die sich für verpflichtet hielt zu fragen, ob es Mrs. Ferris gut gehe. Überstürzt bestätigte er es. Wieder eine Pause. Obwohl Elinor den Klang ihrer eigenen Stimme fürchtete, entschloss sie sich einzuspringen, und sie sagte deshalb, »Ist Mrs. Ferris in Longstaple?« »In Longstaple?« erwiderte er mit Überraschung. »Nein.« »Meine Mutter ist in London.« »Ich meine«, sagte Elinor und nahm eine Handarbeit vom Tisch auf, »Mrs. Edward Ferris.« Sie wagte nicht aufzusehen, aber ihre Mutter und Marion richteten ihre Augen auf ihn. Er wurde rot, war anscheinend verblüfft, sah sie fragend an und sagte nach einigem Zögern, »Vielleicht meinen Sie meinen Bruder?« »Sie meinen Mrs. Robert Ferris.« »Mrs. Robert Ferris?« wiederholten ihre Mutter und Marion in höchstem Erstaunen wie aus einem Mund, und obwohl Elinor unfähig war zu sprechen, starrte sogar sie ihn ebenso ungläubig und ungeduldig an. Er stand auf und ging ans Fenster, weil er offensichtlich nicht wusste, was er tun sollte, nahm eine Schere, die dort lag, und ohne sie und ihr Etui zu schonen, schnitt er es beim Sprechen in Stücke und sagte überstürzt, »Vielleicht wissen Sie gar nicht. Sie haben womöglich gar nicht gehört, dass mein Bruder vor kurzem geheiratet hat. Die Jüngere, Miss Lucy Steele.« Seine Worte wurden mit unaussprechlichem Erstaunen von allen außer Elinor wiederholt, die über ihre Arbeit in solcher Erregung dasaß, dass sie kaum wusste, wo sie war. »Ja«, sagte er, »Sie haben letzte Woche geheiratet und sind nun in Dawlish.« Elinor konnte es nicht länger aushalten. Sie lief fast aus dem Zimmer und brach, sobald die Tür sich hinter ihr geschlossen hatte, in Freudentränen aus, die, wie es ihr zuerst vorkam, gar nicht wieder aufhören wollten. Edward, der bis dahin überall hin nur nicht auf sie geblickt hatte, sah sie hinauseilen und sah vielleicht oder hörte sogar ihren Gefühlsausbruch, denn er verfiel unmittelbar darauf ins Grübeln, dass Mrs. Dashwood mit keinerlei Bemerkungen, keinerlei Fragen, keinerlei liebevoller Anrede durchdringen konnte, und verließ schließlich, ohne ein weiteres Wort zu sagen, das Zimmer und ging auf das Dorf zu, wobei er die anderen in der größten Überraschung und Betroffenheit über eine so wunderbare und so plötzliche Wendung der Dinge zurückließ, Eine Betroffenheit, die sie nur durch ihre eigenen Vermutungen beenden konnten.